1 Live Infos. Mit Peter Neuhaus und Amelie Fröhlich um 7 Uhr. Europäisches Gericht überprüft Datenschutz. Beweisaufnahme zu erstem NSU-Mord beginnt. Und das Wetter bringt weiter sommerliche Höchstwerte. Vorratsdatenspeicherung. Der Europäische Gerichtshof beschäftigt sich ab heute mit dem Umgang von Telefon- und Internetdaten. Es geht um die Frage, ob die Richtlinie mit dem EU-Recht vereinbar ist. Sie sieht vor, dass Internetanbieter Verbindungsdaten ihrer Kunden bis zu 2 Jahre aufbewahren. Die Einzelheiten. Die Datensammlung ist umstritten. Sie soll helfen, schwere Verbrechen aufzuklären oder Terroranschläge zu verhindern. Österreich und Irland sind sich aber unsicher, ob mit der Richtlinie nicht der Datenschutz und das Recht auf Privatsphäre verletzt werden. Das will der EuGH in der Verhandlung klären und auch, ob durch die Vorratsdatenspeicherung tatsächlich mehr Straftaten aufgeklärt werden. Ein Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet. Deutschland setzt die Vorratsdatenspeicherung bisher nicht um. CDU und CSU wollen das zwar, die FDP aber weigert sich. Die EU-Kommission hat Deutschland deswegen verklagt. Neonazi-Mordserie. Im NSU-Prozess beginnt heute die Beweisaufnahme zu dem ersten Mord. Vor fast 13 Jahren war in Nürnberg ein Blumenhändler erschossen worden. Der Anwalt der Familie des Mordopfers sprach im ZDF von einer entscheidenden Phase im Prozess. Einerseits kommt die ganze Tat jetzt nochmal so richtig auf den Tisch und man könnte sagen, das Gegenteil wäre es, was die Mandanten wünschen. Aber nein, es ist ganz wichtig, dass alles nochmal im Detail aufgerollt wird, damit hoffentlich nach genauer Aufklärung danach die Mandantschaft abschließen kann. Im NSU-Prozess in München sollen heute 2 Polizisten befragt werden. Sie hatten am Tatort in Nürnberg ermittelt. Türkei-Proteste. In Istanbul sind am Abend wieder Demonstranten und Polizisten aneinander geraten. Die Polizei setzte Tränengas und Wasserwerfer ein gegen Demonstranten, die sich im Gezi-Park versammelt hatten. Mehr als 80 Menschen sollen festgenommen worden sein. Die Polizei hat den Gezi-Park abgesperrt. Er war gestern erst wieder eröffnet worden. Der Park in Istanbul war Ausgangspunkt der landesweiten Protestwelle gegen die türkische Regierung. Fahrradverleih. In Münster stellen die Stadtwerke ab heute ein neues Abo-Angebot vor, mit dem Kunden Zeit sparen können. Fahrgäste können in Zukunft zusammenklappbare Fahrräder mieten und mit in den Bus nehmen. Das Fahrradabo in Münster ist deutschlandweit das erste Angebot in dieser Form. 1 Live. Sektorwetter. Abgesehen von ein paar Quellwolken gibt es auch heute wieder viel Sonne. Trocken bleibt es auch bei diesen Höchsttemperaturen. In Herford 25 Grad, in Unna und Lippstadt 26, Düsseldorf und Herne schaffen 28. Stauschau. A1 Dortmund in Richtung Köln zwischen Gevelsberg und Kreuz Wuppertal Nord. 3 Kilometer stockender Verkehr. A1 jetzt Euskirchen Richtung Köln zwischen Köln-Löwenich und Kreuz Köln Nord. Baustelle 4 Kilometer Stau. Die A4 Aachen Richtung Köln ist zwischen Weißweiler und Düren wegen Bergungsarbeiten weiter gesperrt. Voraussichtlich noch 1 Stunde. Im Moment gibt es 5 Kilometer Stau ab Eschweiler Ost. Eine Umleitung führt ab dem Kreuz Aachen über die A44 und A61 bis zum Kreuz Kerpen. A40 Duisburg Richtung Essen zwischen Mülheim-Binkhausen und Essen-Frohnhausen. 2 Kilometer stockender Verkehr. Und noch die A52 Romont Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Mönchengladbach und Mönchengladbach Nord. 2 Kilometer stockender Verkehr. 1 Live. Mit Olli Briesch und dem Imhof. Lange war er weg, jetzt ist er wieder da. Da ist er. Jawohl. Robbie Williams auf Schalke. Ihr könnt dabei sein, 0800 567 8111. Es ist 4:07, hier ist Olli Briesch, guten Morgen. Guten Morgen, ich bin Michael Imhof. Don't blink you. 1 Live. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. Cause it's always a good time. Good morning and good night. Dienstagmorgen in den Tag rein mit Olli und Micha. Es ist 10 nach 7. Er will die alten Sachen spielen. Und er möchte die neuen Songs spielen. So war es zumindest in Dublin, dem ersten Konzert der neuen Robbie Williams Tour. In Deutschland war er noch nicht. Morgen Abend das erste von 4 Konzerten in Deutschland. In der Arena Gelsenkirchen, präsentiert von 1 Live, Robbie Williams. Ihr könnt jetzt Tickets gewinnen. Wir haben Geschichten rund um Robbie Williams. Ihr müsst einfach nur sagen, ist das gelogen oder ist das wahr? Erste, die mitspielt, ist Nicole. Nicole, hallo. Hallo, guten Morgen. Wann hast du Robbie Williams zuletzt gesehen? Oh, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich war auf jeden Fall 2001, glaube ich, da. Und als er das erste Mal in der Arena in Schalke gespielt hat. Wo erwischen wir dich denn gerade? Wo steckst du denn gerade? Ich bin auf dem Weg zur Arbeit im Auto. Wohin ist das denn? Nach Warendorf. Nach Warendorf. Okay, du hast jetzt die Möglichkeit, Tickets zu gewinnen. Wir haben eine Geschichte vorbereitet rund um Robbie Williams. Yeah, yeah, yeah. Und zwar sagt Robbie Williams, dass es sehr schwer ist, ihn zu erreichen, denn er hat gar kein Handy. Also wir können jetzt nicht mal anrufen und fragen, hör mal, ist alles klar mit Gelsenkirchen morgen Abend? Nein, Mr. Robbie Williams besitzt kein Handy. Ist das wahr oder ist das falsch? Also ich würde sagen, das ist falsch. Du würdest sagen, das ist falsch? Robbie Williams ist ein Popstar, der muss ein Handy haben? Gehe ich mal von aus. Er wird wahrscheinlich trotzdem schwer zu erreichen sein, aber ich glaube, ein Handy hat er. Wir haben Robbie Williams genau dazu befragt und hör mal an, was er gesagt hat. It's brilliant not having a phone. I don't like phones anyway. Es ist so toll, kein Handy zu haben. Ich mag Handys eh nicht, die machen mir Angst. Deswegen war es auch gar nicht so schwer, das abzuschaffen. Ich habe einen Computer. Wer mich erreichen will, der soll mir eine E-Mail schreiben. Aber ansonsten nicht erreichbar. But apart from that, I am uncontactable. Nicole, gut, dass du Robbie Williams schon so oft gesehen hast, weil jetzt klappt es leider nicht. Ja, schade. So läuft das. Mach's gut, trotzdem viel Spaß. Du kannst es übrigens, wie ihr auch, live im Radio hören. Wir übertragen das Konzert morgen Abend ab 21 Uhr live aus Schalke. So, ihr habt natürlich noch die Chance, die Robbie Williams Tickets bei uns abzugreifen. Überhaupt kein Thema. 0800 5678 111. I'm out of plan. Guess I left my world in somebody's hands. I don't like to hurt much, but everyone gets weak. Someone to rely on. That's what I really need. Now here we Sag mal so, hey ho. Wir freuen uns auf Robbie Williams morgen Abend im 1Live-Sektor, das erste Deutschland-Konzert. Er hat kein Handy, aber sie hat eins. Svenja, guten Morgen, Svenja. Guten Morgen. Wo kommst denn du her und was machst du gerade? Aus Recklinghausen und ich wollte eigentlich gerade zur Arbeit fahren. Ich bin bei Ilm runtergefahren von der Autobahn. Oh. Sehr löblich, weil wir haben schon viele Hörer, die erwischt wurden, dann während sie gewinnen und dann, keine Ahnung, dann zahlen müssten. Dann ist das so auf null. Das ist relativ doof. Eben, das bringt nichts. Du bekommst natürlich auch deine Robbie Williams-Frage gestellt von Olli. Hat sie sich extra für dich ausgedacht und mit ein wenig Glück bekommst du jetzt zwei Tickets für morgen Abend Gelsenkirchen Robbie Williams. Der Robbie hat ja schon unheimlich viele Preise gewonnen. Im März hat er zum Beispiel den Echo als bester Künstler Künstler Rock, Pop, International bekommen. Diesen Preis hat er schon, wie viele andere Preise, ganz oft gewonnen. Er hat schon ganz viele goldene Schallplatten. Es gibt ja Künstler, die haben zu Hause diese ganzen goldenen Schallplatten und Preise rumstehen und rumhängen. Robbie findet das zu protzig. Er verschenkt die Preise lieber an Familie, Freunde oder tauscht sie mit Sportlern gegen Trikots. Ist das wahr oder falsch, dass Robbie seine Preise nicht aufhängt, sondern verschenkt oder tauscht? Ich glaube, das ist richtig. Du denkst, der macht sowas, der hängt die Preise nicht auf, wie man das so macht, sondern verschenkt sie und tauscht sie? Ja. Svenja, wenn du recht hast, dann hast du zwei Karten. Robbie wird es dir persönlich verraten. Well, my dad's got a few. Mein Dad hat ein paar, meine Mama auch, Freunde haben noch ein paar und mit ein paar Leuten habe ich die Awards getauscht, vor allem mit Sportlern. Sportsman. Richtig, Robbie tauscht, er hängt nichts auf und du siehst diesen Song morgen Abend live auf Schalke. Tschüss, Svenja. Danke. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. Not sure I understand. Wenn ihr leer ausgegangen seid, bei den Tickets eben für Robbie Williams, nach 9 habt ihr die nächste Chance. Jetzt holt erstmal euren Tanztee raus. Wir gehen mit euch aufs Schiff. Es ist ja für euch ganz normal, morgens auf dem Weg zur Arbeit im Stau zu stehen. Es gibt aber Menschen, für die ist Stau ein Fremdwort. Und das sind die Binnenschiffer, die quer durch den 1-Live-Sektor fahren, vor allem auf dem Rhein. Und die dann ihre Ladung abliefern, dann fahren sie nach Hause und das Wort Stau ist ihnen höchstens mal, keine Ahnung, auf dem Weg begegnet mit dem Auto, als sie den Führerschein oder den Kapitänspatent erworben haben. Aber auch jetzt Stau auf den Flüssen im 1-Live-Sektor. Schleusen sind dicht. Die Männer und Frauen, die die Schleusen bedienen, in ganz Deutschland haben gesagt, ich möchte meinen Job nicht verlieren und deswegen wird diese Woche komplett gestreikt. Das betrifft natürlich auch den 1-Live-Sektor. Wir haben ein Herz für die ganzen Trucker der Meere und zwar für unsere Binnenschifffahrtskapitäne. Wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt, ihr hängt zum Beispiel in der Schleuse fest im Ruhrgebiet irgendwo, kommt nicht weiter. Wir haben sinnvolle Tipps, wie ihr die Zeit überbrücken könnt. Moin Moin Olli, Moin Moin Micha. Hier ist der Dieter vom Hafenrestaurant in Datteln. Für alle Seebären, die gestrandet sind, erklären wir uns solidarisch und geben 20% auf unsere Karte. Moby Dick, Fischstäbchen mit Pommes, Bratkartoffeln oder so weiter. Unseren Piratenteller mit kleines Schnitzel, Pommes, Kroketten, wie ihr wollt. Kommt vorbei, machen wir einen tollen Preis, trinken wir zusammen Bierchen, dann ist die Sache doch erledigt. Pretending, 'cause now you're winning. Here's our beginning. Infos. Mit Peter Neuhaus und Amelie Fröhlich um 7.30 Uhr. Wieder Gewalt in Istanbul. Datenspeicherung Thema vor EU-Gericht. Und das Wetter sonnig, warm und trocken. Zusammenstöße. In Istanbul hat die türkische Polizei wieder Dutzende Demonstranten festgenommen. Im Gezi-Park setzten Polizisten Tränengas und Wasserwerfer ein. Nach Angaben der Protestbewegung wurde ein Demonstrant schwer verletzt. Die Behörden hatten den Park im Zentrum von Istanbul gestern kurz nach der Wiedereröffnung wieder abgesperrt. Der Gezi-Park war Ausgangspunkt für die landesweiten Proteste gegen die türkische Regierung. Datenschutz. Der Europäische Gerichtshof verhandelt ab heute, ob Internet- und Telefonanbieter Verbindungsdaten speichern dürfen. Eine EU-Richtlinie schreibt das für ein halbes Jahr vor, vor allem um Terrorermittlern zu helfen. Einige EU-Länder fragen sich allerdings, ob die Vorratsdatenspeicherung nicht gegen EU-Grundrechte verstößt, etwa das auf Schutz privater Daten. Deutschland hat die Vorratsdatenspeicherung bis jetzt nicht umgesetzt. Spionageaffäre. Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Snowden hat in Venezuela offiziell Asyl beantragt. Staatschef Maduro hatte in den vergangenen Tagen schon gesagt, dass der 30-Jährige in das südamerikanische Land kommen kann. Die Einzelheiten. Snowden hatte von etlichen Ländern Absagen für seinen Asylantrag kassiert. Jetzt hat er ein weiteres konkretes Angebot. Allerdings gibt es noch viele Fragezeichen. Unklar ist, mit welchen Reisepapieren Snowden den Transitbereich am Moskauer Flughafen verlassen könnte. Die US-Behörden haben seinen Pass für ungültig erklärt. Möglicherweise könnte Venezuela Ersatzpapiere ausstellen. Darauf müsste sich aber die russische Regierung einlassen. Offen ist auch, wie Snowden nach Venezuela kommen könnte, ob geheim oder in einer Linienmaschine. Neben Venezuela haben auch Nicaragua und Bolivien dem Ex-US-Geheimdienstmitarbeiter in den letzten Tagen Asyl angeboten. Staatskrise. In Ägypten hat Übergangspräsident Mansour schnelle Neuwahlen angekündigt. Noch in diesem Jahr soll ein neues Parlament gewählt werden. Für heute haben Anhänger von Ex-Präsident Mursi wieder zu Demonstrationen aufgerufen. Gegen Mursis Absetzung und gegen die Schüsse gestern in Kairo. Vor einem Militärquartier waren mehr als 50 Menschen getötet worden. Außerdem gab es über 400 Verletzte. Mehr zur aktuellen Situation in Ägypten auch in dieser halben Stunde von unserem 1Live-Reporter in Kairo. 1Live. Sektorwetter. Weiter sommerlich bei fast durchgehend blauem Himmel und es bleibt trocken und warm. In Olpe und Bünde heute bis 26 Grad, in Ratingen 27, in Gelsenkirchen und Grevenbruch maximal 28 Grad. Stauschau. Mit allem ab 2 Kilometer Länge A1 Dortmund Richtung Köln. Zwischen Giffelsberg und Kreuz Wuppertal Nord 2 Kilometer stockend. A1 Euskirchen Richtung Köln zwischen Köln-Löwenich und Kreuz Köln-Nord Baustelle 3 Kilometer Stau. Die A4 Aachen Richtung Köln ist zwischen Weißweiler und Düren wegen Bergungsarbeiten voraussichtlich noch eine halbe Stunde gesperrt. Im Moment gibt es 5 Kilometer Stau ab Eschweiler Ost. Eine Umleitung führt ab dem Kreuz Aachen über die A44 und die A61 bis zum Kreuz Kerpen. A40 Duisburg Richtung Essen, zwischen Mülheim-Winkhausen und Essen-Frohnhausen. 4 Kilometer stockender Verkehr. A42 Kamp-Lentfort Richtung Dortmund, zwischen Oberhausen-Zentrum und Bottrop-Süd. 2 Kilometer stockend. A43 Recklinghausen Richtung Wuppertal, zwischen Kreuz-Recklinghausen und Kreuz-Herne. 3 Kilometer. A46 Düsseldorf Richtung Wuppertal, zwischen Hahn-Ost und Sonnborner Kreuz. 4 Kilometer stockend. Und noch die 52 Romont Richtung Düsseldorf, zwischen Kreuz-Mönchengladbach und Mönchengladbach-Neuwerk. 2 Kilometer stockender Verkehr. 1 Live. Mit Olli Briesch und dem Imhof. Guten Morgen, es ist kurz nach 7:30. Ich bin Michael Imhof. Hier ist Olli Briesch. Guten Morgen. Ich kann in 3 Sekunden die Welt erobern, den Himmel stürmen und in mir wohnen. 2 Sekunden Frieden stiften, Liebe machen und Feind vergiften. In 1 Sekunde Schlösser bauen, 2 Tage einziehen und alles kaputt hauen. Alles Geld der Welt verbrennen und heute Zukunft kennen. Und das ist alles. Sekunden. Was denn jetzt los? Soll ich ersticken oder was? Die Sonne scheint mir auf den Kopf. Alles nur auf deinen Kopf oder ja, was? Das war mir einfach zu hell. Komm, mach's Dach auf, Michael. Heute 28, 29 Grad. Ja. So ist schön. Ihr sollt ja auch im Stau etwas von den heißen Temperaturen haben, die wir heute bekommen. Hier ist der 1Live Bitstab mit Olli und Micha. Liegen haben kurze Beine. Es ist gleich 7.40 Uhr. 1Live. Staugemeinschaft A40. Da stehst du kaputt. Boah, genau wegen solche Typen ist jeden Tag Stau auf 40. Guckt euch mal die Girl Group an. Brutzeln im Cabrio. Ey, was ist das hier? Ein mobiler Grill? Sag mal, Isa, kannst du vielleicht mal ein bisschen später putzen? Das ist ayurvedisches Lemonwasser. Guck. Kühlt und desinfiziert Gesicht und Hals. Wenn ich einen Hals mit Zitrone desinfiziere, ja, dann den von einer Corona-Flasche. Hä? Ich drück den Schnitz da immer rein. Prima, Basti. Das ist, wie wenn du den Spüllappen mit in eine Spaghetti schmeißt. Also, die Rabea und ich grillen nachher schön in der WG. Ayurvedische Würstchen? Nein, sommerliche Gemüsespieße. Rotes Fleisch ist nach Ayurveda eine Missachtung des Körpers, Basti. Und Gemüsespieß ist eine Missachtung des Grills, Isa. Oder warum fällt das usselige Blattwerk sonst immer durch den Rost und versaut die Kohlen? Ein paar Vitamine würden dir auch mal gut tun. Hat der König Artus mit dem Schwert in eine Blümchen gestochen, oder was? Du meinst bei der Schlacht um den entmannten Grill? Ja, irgendwer muss doch hupen, wenn die Evolution falsch abbiegt. Sonst heißt das am Ende Silberzwiebel statt Silberrücken. Ich sag euch Zwergäffchen mal eins. Das ist genau wie im Straßenverkehr. Sobald die Weiber eingreifen, ist Stau in der Nahrungskette. Staugemeinschaft A40. Immer morgens um 7.40 Uhr. Nur in 1 Live. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. Little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back question. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people. Spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people. Spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Now, can I kick it? Thank you. Yeah, I'm so damn grateful. I grew up really wanna go fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go off, gone. Deuces, goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching. And we go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. We go back. This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Wir sind's um 7.44 Uhr. Wir, das sind übrigens der Olli und der Micha, habe ich ganz vergessen. 1 Live Update. Die Lage in Ägypten bleibt angespannt. Heute sind neue Proteste angekündigt von den Anhängern des Ex-Präsidenten Mursi. Und es kann natürlich sein, dass es wieder zu Ausschreitungen kommt. Es soll zwar innerhalb des nächsten halben Jahres Neuwahlen geben, aber 1Live-Reporter Hans-Michael Ehl in Kairo, viele sagen, Vorsicht, Ägypten steht kurz vor einem Bürgerkrieg. Siehst du diese Gefahr auch? Zumindest deutet ja viel darauf hin, dass die Gewalt weiter eskaliert. Also zwischen der Armee, die ja jetzt hier das Sagen hat, und den Unterstützern von Mohamed Morsi kann es natürlich weiter zu Gewalt kommen. Aber die Stimmung im Land, die ist eigentlich so bei der Mehrheit der Bevölkerung, egal mit wem ich spreche, dass sie sagen, jetzt muss endlich hier Ruhe einkehren. Wir haben andere Probleme, als dass jetzt eben Islamisten gegen die ägyptische Armee kämpfen. Wir brauchen Wirtschaft, wir brauchen Sicherheit auf den Straßen. Da ist das Ganze eher kontraproduktiv. Wenn du die Wirtschaft in Ägypten schon ansprichst, wichtig ist da ja auch der Tourismus. Viele fliegen jetzt auch in den Ferien nach Ägypten. Wie sicher ist denn deiner Meinung nach die Lage in den Touristenressorts? Das haben wir ja die letzten 2,5 Jahre immer erlebt, dass zwar in den großen Städten gekämpft wird, dass es zu Ausschreitungen kommt, aber dass die Touristenressorts in Sharm el-Sheikh, Hurghada, Marsa Alam am Roten Meer wirklich ruhig waren und dass die Menschen auch froh waren, wenn Touristen kamen, weil das natürlich ihre wichtigste Einnahmequelle ist. Und man muss da immer so ein bisschen abchecken mit dem Reiseveranstalter, auch mal nachgucken auf der Homepage des Auswärtigen Amtes. Die geben ja immer Sicherheitshinweise, was man machen soll, was man besser nicht machen soll. Im Augenblick sieht es aber so aus, dass es da noch sehr ruhig ist. Aus Ägypten Hans-Michael Ehl für 1 Live. Update in 1 Live. I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through a John Newman, 1 Live. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find. Nothing I can't do. Yeah. Das ist neu für euch, John Newman, Love Me Again bei Olli und Micha in 1 Live um 7 vor 8. Flipflop FM aus dem 1 Live Bitch Club, eine Mail ins Studio. Oh, schau mal, Michael. Was denn? Eine Mail ins Studio aus Österreich von der Jessica Werner. E-Mails von der Werner liest man gerne, denn sie schreibt, selbst hier in Österreich ist 1 Live am Morgen ein Pflichtprogramm. Grüße in den Ruhrpott nach Gelsenkirchen. Wie oft habe ich dir gesagt, wir hören noch ein paar Kühe zu. Ja. Man hört dich auch in Österreich, lieber Oliver. Das ist schön. Liebe Jessica, bei uns ist Österreich jetzt nicht im Pflichtprogramm, vielleicht im Winter. Aber vielen Dank, dass du uns zuhörst. Liebe Jessica, ich komme sehr gerne nach Österreich, wenn ich das mal verbessern darf. Was Schleimer. Du, ja. Lass mich doch. Wenn wir schon mal eine Hörerin haben, dann müssen wir die auch halten, lieber Oliver. In der nächsten Stunde schauen wir unter anderem mal bei Robbie vorbei. Ah, nee, können wir nicht. Robbie hat ja gar kein Handy, hat er heute Morgen schon gesagt. Ja, er ist nicht erreichbar. Das finde ich auch krass in der heutigen Zeit. Ich glaube, der hat das vor, ich kann ja nicht rechnen, aber er hat es vor 2010 schon abgeschafft. Wo das Handy erfunden wurde, 2010, er hat es vorher schon abgeschafft. Das finde ich ja krass. Also ich könnte ja nicht ohne Handy. Wir haben noch weitere Tipps für Binnenschifffahrtskapitäne, die festhängen zum Beispiel auf dem Dortmund-Ems-Kanal, weil die Schleusenwärter streiken in dieser Woche und da ist ein bisschen Stau. Was ihr machen könnt zum Zeitvertreib, nach 8 die nächsten Tipps hier in 1 Live. Vorher bekommt ihr Flowrider, Wild Ones. Reklame. Ihr Turmbaumarkt präsentiert die Farben der Turmqualitätsmarke. Jetzt in der limitierten Goldedition. Das Beste. Sie zahlen weniger und bekommen bis zu 33% mehr Inhalt. Nur für kurze Zeit in allen teilnehmenden Märkten, solange der Vorrat reicht. Turm, der Baumarkt. Achtung, Stop and Go auf der Autobahn. Eine Badewanne mit Reifenschaden verstopft die linke Spur. Vollsperrung eines Kreisverkehrs nahe Herten. Team Banane testet seine Kurvenlage. Durch freie Trainings zum Red Bull Seifenkistenrennen ist mit erhöhtem Verkehrsaufkommen im Ruhrgebiet zu rechnen. Das Red Bull Seifenkistenrennen kommt nach Herten. Am Sonntag, den 14. Juli um 13 Uhr im Landschaftspark Hoherwart. Eintritt frei. Sommer, Sonne, Summer Drive. Den Peugeot 208 gibt es jetzt mit Summer Drive Leasing. Nur 129 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Mit 5 Jahren Garantie. Ab sofort bei teilnehmenden Peugeot-Händlern. And I'm on the prowl.